Hallo und herzlich willkommen bei Ganz Ehrlich, deinem Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Hallo Guido. Oder mit Hassan und Guido. Hallo, ja. Was geht ab? Hi, alles gut soweit? Ja, heute machen wir Podcast im Homeoffice. Genau, Guido war so nett und hat mich zu Hause eingeladen in sein Schloss. Naja. Er ist echt schön hier, muss ich sagen. Naja. Aber es gibt nichts auszurauben, also komm nicht auf die Idee, hier einzubrechen. Ja, alles, was wertvoll ist, habe ich im Bank safe. Ja, weil der Türke kommt hier, ne? Nein. Genau. Ja, sehr gut. Ja, das Thema der Folge heute, wollen wir das schon direkt raushauen? Ja. Ganz ehrlich, for future. Wir haben ja letzte Woche eine Umfrage gestartet und haben auch gefragt, ey Leute, seid ihr nachhaltig oder beziehungsweise lebt ihr nachhaltig? Und jetzt muss ich echt nochmal schauen, ne? Ich habe vergessen, wie die... 54% war... 54 zu 46%, jetzt kann ich schon nicht mehr rechnen. Also 54% lebt nicht nachhaltig oder leben nicht nachhaltig. Und das haben wir zum Anlass genommen, eine Folge daraus zu machen und heute über das Thema Nachhaltigkeit zu reden. Und heute sind wir mal ganz crazy drauf. Was ganz verrückt ist, wir starten mit den Zitaten und gucken einfach, was sich dann daraus entwickelt. Ich überfahre jetzt Guido und sage, ich wähle Zitat Nummer 2. Really? Direkt, einfach los geht's. Ja, ja, okay, einfach, dann lese ich einfach mal drauf los. Also wir haben Zeit. Aber nicht so. Aber ich fand Zitat 1 voll geil. Aber ist egal, ich habe es nicht fett markiert. Also, das erste Zitat ist von Albert Schweitzer. Ich habe aber das zweite gesehen. Ich weiß das. Aber das erste Zitat heute in der Folge. Also, das zweite Zitat, ich lese es vor. Albert Schweitzer: Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Warum hast du das Zitat gewählt? Ich glaube, so inhaltlich ist es ja relativ selbsterklärend. Ja, also er sagt ja, dass der Mensch sich noch gar nicht selber beherrscht und dann versucht er trotzdem, die Welt zu beherrschen. Und mir kam direkt in den Sinn, ehrlich gesagt, ich habe einen Vergleich gezogen zu einem kleinen Kind. Okay. Meistens ist es ja so, dass die Kinder sich noch nicht selbst beherrschen können, aber trotzdem immer irgendwas wollen. Ne? Ja, ja. Ich habe Hunger, ich will jetzt Pizza essen, ich will dies machen, ich will jenes machen. Und so ist der Mensch ja irgendwie auch. Er kann sich noch nicht ganz selbst beherrschen und möchte immer irgendwelche Dinge, die er eigentlich nicht kriegen dürfte. Oder die er kriegen kann, weil die Natur gibt es her. Ja. Aber irgendwie passt es noch nicht, weil er schadet sich sowohl selber als auch der Welt, als auch dadurch seinen Mitmenschen. Ich muss sagen, gerade mit diesem Zitat und das, was du angesprochen hast, laufen mal so ein paar Fäden zusammen von einigen Folgen, die wir hatten. Ja, ja. Thema Zeit, Kindergarten. Nee, aber auch, also Kindergarten Folge 2 war das, hier mit den Kindern aus dem anderen Kindergarten, die Arbeitsplätze wegnehmen. Nein, aber Thema Zeit ist eine Sache, von wegen Geduld haben, ne? Auf etwas warten. Ja. Und das hat ja auch was mit Beherrschung zu tun. Man will etwas sofort haben. Thema Zeit und was war noch? Jetzt ist mir das wieder entfallen. Ich weiß es nicht. Thema Geduld. Wiederhol nochmal deinen Gedanken, den du vorhin gesagt hast. Ich habe dein Zitat damit verglichen, dass quasi, dass Menschen sind wie Kinder, sie können sich noch nicht selbst beherrschen, wollen aber immer Dinge, die sie eigentlich noch nicht kriegen dürfen, sollten. Ja, ja. Quasi. Und dadurch sich selber schaden, der Welt schaden und dadurch auch seinen Mitmenschen schaden. Thema, hatten wir schon mal Geduld als Thema? Klar. Auch mit Thema Zeit zusammen in einer Folge? Geduld, Zeit, ist ja... Hatten wir das in einer Folge oder hatten wir das aufgeteilt? Nein, das war wenn dann in einer Folge. Ich weiß jetzt nicht, ist auch egal. Ja, dann auf jeden Fall findet man dazu eine Verknüpfung. Und ich finde, ganz tolles Beispiel ist ja an der Stelle auch so besonders Geduld, dieses Beherrschen. So, wir erachten das ja mittlerweile als selbstverständlich, dass wenn wir in den Supermarkt gehen, dass die Regale voll sind, immer, ne? So, und deswegen wird ja auch massenhaft produziert, Thema Nachhaltigkeit, ne? Und vieles wird ja auch entsorgt, weil die Geschäfte bzw. der Einzelhandel oder die Wirtschaft bereitet sich ja nur darauf vor, dass wir kommen. Also die bereiten sich ja theoretisch in jedem Segment, bereiten die sich darauf vor, dass theoretisch jeder, der jetzt in den Laden kommt, Nudeln kaufen könnte, wie jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen. Ne? So, also die haben ja so viel in den Regalen stehen, dass theoretisch jeder Kunde an dem Tag ein Stück Fleisch kriegen würde. Und am Ende kauft aber nicht jeden Tag jeder Kunde ein Stück Fleisch. Und deswegen bleibt auch ganz viel über. Und das ist diese Geduld. Die Leute können darauf nicht klarkommen, dass die sich, wenn die jetzt ins Geschäft gehen würden, dass die dann sagen müssten so, schade, es ist kein Fleisch da, warte ich mal bis morgen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann werden die angepisst. War das ja so. So, dann gehen die an die Fleischtheke und sagen so, ja, hier, wo ist mein Nackensteak? Gibt's das nicht mehr? Holen Sie mal den Marktleiter oder so. Haben Sie nichts mehr im Lager? Ja. Gerade bei Fleisch haben sie noch was im Lager. Ja, und das ist dieses Geduld, ne? Diese Beherrschung. Und das auch wiederum auf die Natur, das können wir ja gleich noch anreißen, so mit dieser ganzen Geschichte. Aber stimmt, der Mensch kann sich nicht beherrschen, was das angeht. Aber ich wollte auch nochmal also mit dem Zitat nochmal drauf hinausgehen. Ich möchte jetzt, oder ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich möchte wirklich in der Folge nicht pessimistisch sein und sagen, oh, die Welt, die Menschen sind schlecht, die Welt geht unter und wir schaden der Natur und so weiter. Tun wir? Also klar, das gibt es da. Das ja, aber das. Man muss erstmal mit dem Finger draufhalten und dann vielleicht anregen für Verbesserungen. Ja, ich wollte einfach auch nur sagen, dass ich sehr optimistisch bin, weil nochmal zum Vergleich des Kindes, dass ich es selber noch nicht beherrschen kann, aber trotzdem schon die Welt beherrschen kann. Ich glaube, dass in den letzten Jahren und Jahrhunderten die Technologie, die Industrialisierung und die alles einfach und alles einen sehr schnellen Wandel sich sehr schnell gewandelt hat und wir sehr krass, sehr schnell und sehr viel Einfluss auf die Welt haben können, durch unsere Geräte, durch unsere Wirtschaft, durch die Industrialisierung und so weiter und so fort. Und dadurch sind wir noch in den Kinderschuhen quasi, was das anbelangt. Ja. Ne? Wir können krass die Natur beherrschen, aber noch nicht so lange, wenn man die Menschheitsgeschichte betrachtet, ist das noch nicht so lange her, sondern es ist eine sehr kurze Phase. Also wir sind noch in den Kinderschuhen, was das anbelangt. Und ich denke, dass Kinder, in Anführungsstrichen wir Menschen, sehr schnell lernen können. Und wir sind gerade in diesem Prozess, dass der Mensch wirklich bewusster lebt. Beispiel, ich wollte gerade fast was verraten, was ich nicht sagen wollte. Beispiel die Stadt, wo wir jetzt leben. Die wollte ich gerade fast nennen. Ja, wobei, wenn wir irgendwann unsere Sticker, wenn wir dann ja Sticker machen, wenn die dann in dem Schaufenster ankleben von den Geschäften, die wir so aussuchen, müssen wir die wahrscheinlich auch mal erwähnen, ne? Ja, ist auch egal. Wir gucken aber mal, heute droppen ist. Wir das erstmal nicht. Genau, wir droppen noch nicht. Wir tun einmal auf BKA, so schön wie du letztens auch gesagt hast. Also wenn ihr in Piep seid, geht mal in das Piep-Café. Genau, können wir euch nur empfehlen. Schön ausgepiept. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Bioläden nehmen krass zu. Mhm. Also die Marktlücke ist erkannt worden und die wird jetzt gefüllt. Ne? Also ich kann allein schon 3 Stück in meinem nahen Umfeld, im nächsten Umfeld aufzählen und an der anderen Ecke der Stadt sind mindestens nochmal 5, an denen ich zufällig vorbeigefahren bin. Ohne Witz, ich habe Bekannte, ich habe vor 4 Jahren oder so, habe ich Fleisch beim Bauern geholt, weil es so nachhaltig ist und das Rind, das konnte ich glaube ich noch ein halbes Jahr vorher streicheln auf der Weide. So gefühlt, ne? Jetzt streichelst du hier in deine Küche, oder? Ja. Nee, aber dann haben so Freunde zu mir gesagt, was bist du denn für ein Hipster? Früher war das so, vor ein paar Jahren war es Hipster, nachhaltig zu sein. Und genau dieselben Leute sind heute so voll die, so, ja, vegane Tage in der Woche und so. Weißt du, was ich meine? So, also es nimmt so einen Trend an. Also nicht Trend im Sinne von, es ist jetzt in Mode, sondern ein Trend von, es wird mehr. Ne? Es gelangt in das Bewusstsein der genau, Menschen. Genau, dieser Gedanke wird von einer breiteren Masse aufgenommen. Das mit Trend, also jetzt an der Stelle für den Trend gemeint. Und das kommt bei immer mehr Leuten an. Jetzt nicht insgesamt bei allen Sachen, aber schon, es ist schön auf jeden Fall, es ist gut. Also ich widerspreche Albert Schweitzer auf jeden Fall in dem Punkt. Also er sagt, wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Das jein, auf jeden Fall. Jein, würde ich sagen. Safe. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir viel kaputt machen können, aber wir sind halt in den Kinderschuhen noch, ne? Wir lernen ja noch, ne? Wir gehen jetzt Ja, aber ich finde gefährlich schon, weil wir müssen ja schon ganz ehrlich sagen, ohne jetzt hier dystopisch zu sein, aber wenn wir jetzt also unsere Erde steht ja voll auf der Kippe und so wie wir uns die nächsten Jahrzehnte entscheiden zu konsumieren und damit schaffen wir ja auch mit unserem Konsumverhalten, schaffen wir auch diverse Umstände, dann zum Beispiel in China und so weiter, die dann voll den krassen Energieverbrauch haben, was dann sich auch wieder negativ auf die Umwelt, ich will jetzt nicht zu negativ sein, aber wir beeinflussen ja schon ein Stück weit durch unser Konsumverhalten auch so wie es weitergeht und oder was passiert, ne? Das ist wie so der Butterfly-Effekt. Wenn ich mich jetzt entscheide, ein Steak zu essen, dann sagt Tönnies so, jo, komm, hier, wir holen jetzt 20.000 Leute aus dem Osten, aus Osteuropa, die arbeiten jetzt hier, damit der ein Stück Fleisch bekommt. Für 3,80 so, ne? Beim Aldi. Jo, jo. Mit Gas verpackt. Ja, ja. Und das ist halt dieser Punkt, ne? Oder man sagt sich so, jo, ich gehe jetzt mal zum Bauern, der hat die Kuh heute Morgen noch gestreichelt und jetzt gibt es halt so, die war glücklich, bis sie geschlachtet wurde. Wobei man da ja auch, wobei ich will nicht Richtung Tierethik. Ich glaube, Tierethik wäre zu krass. Aber das muss ja auch jeder selber entscheiden, ob er Fleisch essen will. Aber man kann es, wenn man es isst, trotzdem nachhaltiger gestalten. Auch für die Produzenten. Ja. Ne? Mit Rücksichtnahme. Wenn man jetzt mal guckt, was bei Tönnies abgeht in Gütersloh. Zum Glück wohnen wir da nicht in der Nähe, ne? Du droppst hier zu viele Infos. Ja, alles gut. Aber ich muss dazu sagen, also seine Aussage ist sehr pessimistisch und ich möchte echt ein bisschen optimistischer sein und Optimismus verbreiten. Ich glaube, der Zeitgeist ist ja auch so, also viele, man sagt ja immer hier Fridays for Future, die würden alle schwänzen, deswegen ganz ehrlich for Future, sollten wir auf T-Shirts drucken vielleicht. Mhm. Und transparent zu machen für die nächsten Freitags-Demo. Nein, das wäre Copy-Paste. Wir machen unser eigenes Ding. Wir finden schon noch was anderes. Ja. Wir sind einfach ganz ehrlich. Ja. Deswegen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Nee, dieser Gedanke, viele sagen so, ja, hier, die schwänzen freitags die Schule, die gehen dann nur hin, damit die keinen Unterricht haben, ist falsch. Weil ich glaube, einige Kinder erreicht diese Bewegung doch, also geistig, Seele, also mental werden die erreicht. Und ich glaube schon, dass ein Umdenken stattfindet. Also die werden auf jeden Fall dafür sensibilisiert. Die lassen sich natürlich trotzdem vom Taxi-Mutti und Taxi-Fati morgens noch im SUV vor der Schule absetzen, haben natürlich auch immer noch jedes Jahr ein neues iPhone, aber sie sind schon mal dafür sensibilisiert, dass es nicht in Ordnung ist. Oder sie haben zumindest schon mal davon gehört, ja. Was ja auch schon mal... Also da muss ich auch sagen, ich hatte ja hier jetzt eine 7. Klasse in Politik und da haben wir ja auch so in Politik auch sehr viel über Medien gesprochen. Und wir sind auch krass viel zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, was Medien anging. Wir haben über den Handykonsum gesprochen. Und über den Handykonsum sind wir irgendwie darauf gekommen, so von wegen, ey, so wie werden die denn produziert? Das hat so ein Kind selber reingeworfen. So, und dann hat ein anderes Kind, das war in dieser E-Learning-Zeit, wo wir viel so Online-Unterricht gemacht haben, über Discord an der Stelle. Das ist eine tolle Plattform, besser als Zoom und wie sie alle heißen. Ist auch egal. Ne, und dann hat so ein Kind so angefangen, hier den ökologischen Fußabdruck, so einen Test zu machen online. Und dann haben alle Kinder diesen Test gemacht und meinten so, boah, krass, ich muss was ändern und so. Ne? Den habe ich auch mal im Unterricht gemacht mit Schülern in Philosophie, ja, in meiner Ausbildungsschule damals. Die waren echt krass überrascht, wie was für ein schädliches, was für eine schädliche Lebensweise, die quasi durchführen auf die Welt quasi. Ne? Also das ist so, im Alltag denkst du dir so, oh, ich mache alles richtig. Ja. Aber unterm Strich denkst du dir so, boah, wenn jeder so handelt wie du, dann ist hier in ein paar Jahren Feierabend. Ja. Ja. Aber so weit wollen wir nicht denken. Ja. Okay. Zitat von dir. Ich suche das aus, was ihr am einfachsten übersetzen kann. Nein. Hassan hat sich heute die Mühe gemacht und hat ganz viele englische Zitate rausgesucht. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Der alte Streber. Boah. Ja, okay, ich nehme Zitat Nummer 4. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Überraschung, ich wollte dich mal überraschen, Leute. All creatures are like a family of God and he loves the most those who are the most beneficent to his family. Ja. Anas ibn Malik. Ja, also Gott mag alle Menschen, beziehungsweise, nee, warte mal, alle Kreaturen gehören zur Familie oder zu Gottes Familie. Genau, sind wie eine Familie. Und Gott ist quasi der Kopf, der Vater, ja. Und er mag alle seine Kinder quasi, oder er mag alle, die beneficent to his family, also die so gut zu ihrer Familie sind einfach, ne? So, also die, wenn du jetzt nicht die Familie ausbeutest, dann mag dich auch Gott, so, ne? Ist jetzt sehr religiös angehaucht, aber dann, das ist so dieser gute Lifestyle, sage ich mal, wenn du gut mit deiner Umwelt umgehst oder vielleicht auch achtsam mit deiner Umwelt umgehst, dann mag dich auch Gott. Wir müssen das jetzt nicht religiös aufarbeiten, aber gegebenenfalls kann man hier auch sagen, das ist so ein Stück weit tugendhaft, ja? Ja. So, wenn du religiös handelst, ist ja auch in vielen philosophischen Aspekten oder im Buddhismus, ja, im Buddhismus jetzt nicht unbedingt, aber man geht ja immer von Moralaspekten aus, von einer bestimmten Ethik. Und in der Religionsethik ist ja so, dass wenn du alles, was du, wenn Gott dich mag oder dein Handeln mag, dann handelst du gut. Ja? Und wenn wir jetzt alle gut handeln, dann mag uns Gott. Also das sagt eigentlich nur so aus, so, yo, du musst oder ist es gut, achtsam mit deiner Umwelt umzugehen. Aber er sagt also diese und mit den Menschen und Kreaturen, die daran leben. Ja, aber diese Menschen und Kreaturen sieht, also der Autor dieses Zitats, sagt man das so, ja, sieht das ja nicht nur als Mitmenschen, Mitlebewesen, mit Natur, sondern ja, als Familie. Ja, ja. Ich glaube, das ist nochmal der Fokus. Also klar, er spricht ja von Gott. Ja, aber ich würde nicht direkt sagen Family, also es geht gar nicht so sehr um die Familie, sondern es geht darum zu sagen, ey, wir sind alle so irgendwie Miteinander verflochten, sei es durch Globalisierung oder durch gesellschaftliche irgendwas, ne? Aber was wir hier machen, betrifft uns alle. Und wenn man diesen Familienaspekt wieder hinzutut, es gibt ja ganz oft diese Zitate so, yo, wir haben unsere Erde nur von unseren Enkeln geliehen oder von unseren Kindern geliehen. Mhm. Ne? So, und da muss man vielleicht auch sagen, diese Achtsamkeit für unsere Nachfahren, für unsere Kinder, das, was wir jetzt machen mit der Erde, das müssen die ausbaden. Ja, ich habe mal auch im Philosophieunterricht damals in meiner Ausbildungsschule einen Test, also ein Experiment durchgeführt, in dem ich jeder hat so ein Bild bekommen, zum Beispiel, oder durfte sich ein Bild aussuchen. Da war eine Biene, eine Blume, der Mensch, keine Ahnung, Steine, alles möglich, also nee, Steine waren da nicht, aber alle möglichen Lebewesen. Und dann musste man, hat jeder so drei Faden bekommen und musste drei Verbindungen herstellen zu den anderen Bildern. Und die Leute sind halt mit diesen Bildern rumgelaufen. So dass es quasi, dass die Symbiose verbildlicht worden ist mit den Fäden. Man hat eine Beziehung zu allen anderen. Ja. Aufgrund der Symbiose, die halt wirklich existiert. Und dann habe ich gesagt, okay, stellen wir uns mal vor, die Biene stirbt. Setzt sich hin. Ja. Also die waren alle am Stehen, waren irgendwie miteinander verflochten. Die Biene setzt sich hin, weil sie ist gestorben. Und alle anderen, die dann mit der Biene zusammenhängend sind, sterben nach 3 Sekunden. Und nach dem spätestens nach 9 Sekunden waren alle unten. Okay. Also das war dann auch so nochmal so ein krasser Aha-Effekt, dass wenn einer aus der Familie stirbt, quasi diese Symbiose nicht mehr so funktioniert, bestes Beispiel war ja die Biene damals, also ist es ja immer noch, dann geht alles den Bach unter. Ja, aber das ist ja auch dieses, wir leben ja in so einem Ökosystem, nehmen wir einmal so ein globales Ökosystem und viele Faktoren sind ja auch für unser Überleben abhängig. Man sagt ja auch so, wenn die Biene nicht mehr lebt, dann gibt es keine Bestäubung mehr, gibt es wahrscheinlich auch weniger Fruchtertrag jetzt bei Ernten oder so. Ne? Also es ist ja alles quasi aufeinander aufbauend. Und nehmen wir jetzt mal so als Beispiel, keine Ahnung, was ein Schneefuchs und ein Schneehasen, hatte ich glaube ich irgendwann mal im Biologieunterricht. Wenn es das eine nicht gibt, dann nimmt das andere überhand. Also wenn es jetzt den Schneehasen nicht mehr gibt, dann gibt es mehr Füchse. Aber wenn es den Schneehasen nicht mehr gibt als Nahrungsquelle, dann gibt es irgendwann auch den Fuchs nicht mehr. Und wenn es den Fuchs wieder nicht mehr gibt, dann gibt es aber wieder mehr Schneehasen, weil die ja weniger als Beute sind, also weniger natürliche Feinde haben. Und das geht immer so hin und her. Und wenn man jetzt überlegt, wenn eine Sache in dieser Kette komplett raus ist, also wirklich ausstirbt, dann betrifft es uns irgendwann alle, weil dann geht das wie so eine Kettenreaktion. Und ich kann mir auch vorstellen, uns wird es irgendwann dann auch ganz hart treffen. Zum Beispiel jetzt hier, Palmöl, Kakaobohnen und so. Ne, stell dir mal vor, ich kriege keine Schokolade mehr, da raste ich aus. Und nicht dann trifft es euch alle. Nicht nur du wahrscheinlich, noch ganz, ganz viele andere. Aber mir ist auch aufgefallen, also das wollte ich auch nochmal sagen. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwie sind wir heute so vergesslich, ne? Ja. Ist das meine Schuld? Nee, ich weiß nicht. Irgendwas wollte ich gerade... Das ist so dieses Setting, sagen, ne? Wir sitzen nicht irgendwie... Ungewohnt. Ja, wir sitzen nicht in einem Park, wir machen das nicht übers Telefon. Das bringt mich hier raus. Und ich sehe die ganze Zeit Kekse vor mir stehen. Und hau rein. Fühl dich wie zu Hause, Gibi. Danke für die Einladung. Ja, nee, aber es ist ja auch jetzt zum Beispiel mit diesem ganzen Fleischscheiß, ne? Greifen wir das mal auf, ja, was da abgeht. Erst jetzt, und das finde ich ja auch so heftig, wir regen uns wegen Corona auf, jetzt kommt einfach diese Connection. Wir haben so gesagt, das ist alles in Wuhan passiert, auf diesem Fischmarkt, wo die alle mega kack Umstände haben, Hygiene, dies, das. Und wir beschweren uns hier in Europa darüber. Und erst jetzt, wo dort Leute krank werden, redet man erstmal über die Arbeitsumstände. Vorher hat das doch keinen Menschen interessiert, ob so ein Slowene oder einer aus Tschechien oder Ungarn 3 Euro die Stunde verdient. So, aber jetzt, weil halt Lockdown in einer Stadt ist, weil es da so viele Erkrankte gibt, sagen die so, oh, aber die Umstände sind ja nicht gut. Aber gehen am selben Tag noch in Aldi und kaufen wieder Tönnies. Guck mal, das Krasse ist, die Arbeitsbedingungen in den Fleischindustrien hat bis vor einer Woche keinen Menschen interessiert so wirklich. Und es war nirgends von den Medien. Ja, doch. Aber Leute, jetzt darf eine Gudrun und ein Hans aus Gütersloh nicht mehr in den Urlaub fahren. Yeah. Ja, nicht mehr in den Urlaub fahren. Und deswegen ist es auf einmal in den Medien und ja, das kann doch nicht sein und wir brauchen Mindestpreise für Fleisch und die Arbeitsbedingungen passen nicht. Ja, aber die Arbeitsbedingungen sind doch nicht seit gestern. Wie hießen die? Gudrun und wie noch? Hans, ich habe Hans einfach so genannt. Aber ey, weißt du was? Gudrun und Hans werden sich in ein paar Wochen aufregen, wenn das alles vorbei ist, wenn sie im Supermarkt 3 Euro mehr für ein Kilo Fleisch zahlen. So ist es. Wenn uns etwas trifft, dann geht es wohl doch. Also dann kann man doch Dinge ändern und möchte Dinge ändern. Und wenn man wirklich will, dann geht das auch. Und jetzt weiß ich nämlich, was ich sagen wollte eben. Jetzt bemale ich mich schon mit dem Stift hier. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Es wird uns sehr hart treffen und spätestens dann wird sich was ändern. Ja. Aber das ist doch auch jetzt hier, auch jetzt hier, du siehst doch, wir haben Kontaktverbot und hin und her und auf einmal können wir doch Homeoffice machen. Ja, der Chef erlaubt uns doch vom Homeoffice, also per Homeoffice zu arbeiten. Es geht wohl doch, dass man nicht mit dem Auto überall hin muss. Es geht wohl doch, dass man zu Hause bleibt. Auf einmal fahren alle Fahrrad, weil sie nicht mehr im Bus sitzen wollen. Ja, also nicht, genau, nicht mehr, ja, perfektes Beispiel. Es gibt ja jetzt so, habe ich gestern irgendwo im Radio gehört, es gibt jetzt sogenannte Pop-up, also so vorübergehende Radwege, Pop-up-Radwege. Okay. Also wegen Corona gibt irgendwo es jetzt, in Deutschland, oder? Ja, okay. Es gibt jetzt in mehreren Großstädten einfach diese Pop-up-Radwege, die jetzt einfach in der Zeit so, während die öffentlichen Verkehrsmittel weniger genutzt werden, wurden einfach auf den Straßen irgendwelche Radwege eingezeichnet, damit Radfahrer sich sicherer fühlen. Aber die gibt es nur so lange, wie sie genutzt werden. Ja, toll. Danach sind die wieder weg. So, auch voll, aber egal, das ist schon mal ein Schritt, das ist ein guter, sei nicht negativ, du hast gesagt, du willst halt positiv. Es ist gut, sein. Aber ich bin halt, ich denke halt, ich bin auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer, du ja auch, wegen Gazelle und so. Man muss auch an der Stelle sagen, Hassan kam heute der ist jetzt gerade zu Besuch bei mir und er ist nicht mit Auto gekommen, sondern mit dem Fahrrad gefahren. Mache ich aber immer, du weißt, also ich fahre eigentlich nur Wofür Auto. Wofür hast du eigentlich ein Auto? Ich fahre voll selten Auto, also, okay, ich bin letztes Jahr mit dem Auto in den Urlaub gefahren, da habe ich viele Kilometer gemacht. Aber sonst fahre ich ganz selten Auto, weil ich brauche es einfach nicht mehr. Und ich habe mich daran gewöhnt, mit einem Fahrrad zu fahren. Du weißt, ich fahre auch bei Regen zur Arbeit. Ohne Witz, er kommt teilweise richtig nass oder mit irgendwas übergezogen in die Schule rein. Bei Wind und Wetter, selbst im Winter, wenn es schneit, fährst du mit dem Fahrrad ohne Schneeketten. Schneit ja mittlerweile nicht mehr so oft, aber ganz ehrlich, was soll passieren? Aber einmal war so Mattschnee, da bist du auch mit Fahrrad gekommen. Ich komme immer mit Fahrrad. Hut ab, Chapeau. Also ich habe diese Option, dass ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, auch komplett nicht im Kopf. Ja. Also ich muss nicht überlegen, fahre ich jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Nein, ich fahre mit dem Fahrrad. Also ich habe nur noch eine Option. Ich fahre nur noch, bei Regen fahre ich noch mit dem Bus, wenn es gar nicht anders geht. Also wenn es so richtig heftig ist, bezahle ich auch mein Ticket. Aber ansonsten bin ich jetzt auch bei Wind und Wetter. Also was heißt? Aber wir haben auch Kollegen, die von weiter weg auch bei Regen kommen, weil die haben eine gute Regenhose. Rad, ne? Ja, mit dem Rad. Auch eine gute Regenhose, eine gute Regenjacke. Und das ist alles eingepackt, ne? Ist alles nur eine Sache von Vorbereitung und Kopfsache. Ne? Weil wenn man will, dann geht das. Und ich benutze das Auto höchstens nur, wenn ich irgendwo einkaufen muss und schwer schleppen muss und wenn ich meine Eltern besuche. Aber weißt du, was mein Problem ist? Ich will morgens immer schnell auf der Arbeit sein. So. Also ich versuche immer so zack, zack, zack. Ich will alles so schnell durchhaben. Warum? Weiß nicht. Ich frage mal provozierend, warum? Ungeduld. Aber ich fahre mit dem Fahrrad. Aber dann, mein Problem beim Fahrradfahren morgens ist, jetzt ein kleiner Exkurs, passt gar nicht zum Thema, ich bin immer voll verschwitzt, weil ich nicht gemütlich zur Arbeit radeln kann. Auf dem Rückweg bin ich voll entspannt. Wobei du ja eigentlich voll früh aufstehst. Ja. Aber also das passt ja so gar nicht. Aber ich will doch nicht um 6 Uhr schon zur Schule fahren. Nee, aber du kannst doch 10 Minuten vorher. Ja, du kannst 10 Minuten vorher losfahren. Das macht Sinn, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dein Ernst? Nein, Spaß. Aber also, nein, weißt du, was mein Problem ist? Ich will nicht zu früh losfahren, weil dann müsste ich für meine Morgenroutine eher aufstehen. Und meine Morgenroutine ist mir mega wichtig. Okay. Nachrichten, ja, Informationen, Tagplan und so. Und dann müsste ich noch eher aufstehen für meine Routine. Und ich will halt früh auf der Arbeit sein, damit ich an den Kopierer kann. Weil ich weiß, jedes Mal safe, wenn ich zu spät komme, ist das gelaufen mit Kopieren. Was ist denn wichtiger, deine Routine oder die Umwelt? Ja, deswegen fahre ich doch Fahrrad. Ja, aber auch wenn es mal regnet halt, ne? Ich weiß, ich provoziere gerne. Wieso, aber Busfahren ist doch auch nicht schlecht. Ich fahre nee, das Auto. Ist das geringe Übel, ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Und der Bus fährt sowieso. Und wenn ich. Ja, das ist jetzt aber keine Begründung. Der Bus fährt sowieso. Also trotz Corona fährt er nonstop. Aber wenn weniger Leute Bus fahren und mehr Leute Fahrrad fahren, dann fahren auch irgendwann weniger Busse. Also ich will jetzt Busfahren nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ne? Also gar keine Frage. Aber Fahrradfahren ist echt cool. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja. Letztens, ich habe dich ja angesteckt mit Gazelle und so. Ja. Jetzt hat meine Schwester sich auch eine Gazelle geholt. Ja, die eine, ja. Und die andere will sich jetzt auch eine Gazelle holen. Eigentlich muss ich Provision einkassieren von Gazelle. Ja, mega. Ne? Leute, kauft euch eine Gazelle. Das ist laut Hassan der Porsche unter den Fahrrädern. Ja, ist so. Ist wirklich. Also, wobei rein von der Eleganz her ist es eher die Mercedes E-Klasse unter den Fahrrädern. Ja, ich sag ja eigentlich auch eher Mercedes, aber du hast wieso sage ich immer Porsche? Keine Ahnung, vielleicht ist dein Lieblingsauto Porsche. Nein, auf gar keinen Fall. Naja. Mein Lieblingsauto ist ein Bobbycar. damit kannst du übrigens auch zur Schule fahren. Ein Bobbycar. Ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall nachhaltiger als mit dem Auto. Wie nachhaltig würdest du dich und dein Leben einschätzen? Boah, überhaupt nicht. Gar nicht? Also ich glaube auch, also mir fällt es mega schwer, und das muss man auch an der Stelle sagen, dieses Umdenken ist mega schwer, weil es gibt halt so im Alltag wenig Möglichkeiten, möglichst nachhaltig einzukaufen. Klar, du kannst zum Fleischer gehen, du kannst zum Bäcker gehen, da kriegst du dein Brot in einer Brottüte, also in so einer Papiertüte, aber dann hört es auch auf. Es gibt so vereinzelte Läden und Projekte, wo du mit deinen Tupperdosen hingehen kannst, das gibt es. Aber ansonsten, kauf dir mal so eine Packung mit, wie heißt das hier, diese Schokohörnchen oder Schokobrötchen, diese aus dem Supermarkt. Da kriegst du einmal eine riesen Plastiktüte in der Plastiktüte sind alle Schokobrötchen nochmal in kleinen Plastiktüten. Und genauso ist es mit Bonbons. Kaufst du eine Tüte Bonbons, ist einmal, ne? So, und mir ist auch nochmal eingefallen, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. Also es ist schwierig. Ich glaube, ökologisch und gesund zu leben, das ist übrigens jetzt gleich ein Teufelskreis, wo ich hinaus möchte, ist einfach teuer. Ja, und obwohl es den Gedanken hatte ich auch gerade. Obwohl es eigentlich wichtiger ist für Menschen mit keine Ahnung, die sozial schwächer sind, für die ist es oder schlechter situiert sind. Ja, schlechter finanziell. Schlechter situiert. Weil man ist vielleicht nicht sozial schlechter, sondern man ist finanziell. Ja, ich meine das finanziell jetzt. Ich meine das finanziell. Schlecht situiert. Ja, ja, nur finanziell aus finanzieller Sicht. Es ist eigentlich wichtiger gesünder zu leben, damit sie auch gesünder bleiben. Zur Arbeit kommen, weil deren Arbeit ist ja meistens sehr belastend, ohne jetzt Vorurteile haben zu wollen, um Gottes Willen. Also darauf will ich nicht hinaus. Aber genau die Leute können sich, also nehmen wir mal Tönnies-Mitarbeiter. Gerade für Tönnies-Mitarbeiter ist es wichtig, gesund zu leben, weil die haben einen harten Job, haben sie. Deswegen sind sich andere zu schade dafür, um diesen Job zu machen, weil der hart ist, aber die sagen, ey, wir machen das, auch für einen geringen Lohn leider. Ja. Und gerade für die wäre es ja wichtiger, gesünder zu leben, weil sie auch in engen Wohnungen leben, gemeinsam in engen Räumen arbeiten, in Klimaräumen, ich weiß gar nicht, klimatisierten Räumen, damit das Fleisch nicht schlecht wird. Gerade für die ist es ja wichtig, auf ihre Gesundheit zu achten, auf ihr Immunsystem und gesund zu leben. Aber genau die können es ja nicht, weil sie halt kein Geld haben. Aber weißt du, was der besser situierte, in Anführungsstrichen, der hat das Geld, lebt sowieso schon in einer guten Umgebung, in seinem Büro oder nehmen wir mal auch uns, wir arbeiten mit Kindern im Lehrerzimmer, uns geht's gut so, wir haben keine Probleme, wir sind jetzt nicht körperlich belastet. Na? Können aber unseren Abstand ich halten. Ich bin mental belastet. Wir haben es nicht so notwendig, quasi auf nicht so sehr notwendig, auf unsere Gesundheit zu achten. Ja. Können es aber. Ja. Und es ist ich würde allgemein jetzt gar nicht so sehr auf Gesundheit gehen, sondern auf nachhaltiges Einkaufen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, so diese, ich gehe zum Beispiel auch in den Aldi. Warum gehe ich eigentlich? Ist auch egal. Ich wollte gerade, jetzt disse ich mich selber. Aber wenn du mal genau hinguckst, dann sind das genau die, die dort ihr Fleisch kaufen, aber Fleisch kaufe ich nicht im Aldi, aber genau die, die eigentlich die Kohle hätten, auch zum Schlachter zu gehen. Die Leute, die zum Aldi gehen, haben das Geld, auch zum Schlachter zu gehen? Hätten es. Also wenn man mal ganz oft auf dem Aldi-Parkplatz einfach so guckt, dann fahren da mehr Leute mit einem fetten Auto, mit einer, keine Ahnung was vor, also wo man denkt, okay, die hätten es eigentlich. Warst du mal bei Edeka? Da sind doch die heftigsten Bonzen. Ja, beim Aldi auch. Ja, auch, aber Edeka sind nur Bonzen. Ja, aber die kaufen dort auch nicht nachhaltig ein. Die greifen ja dann auch eher zu den, Edeka gut und günstig Marken, weißt, oder wie das heißt. Weißt du, wo ich mein Fleisch herhole? Du bestellst es im Internet aus Argentinien. Nein, aus Deutschland. Ecke da bei Frankfurt kommt das her. Ja, aber du bestellst es. Ja, ist das nachhaltig? Transportwege, ja, Kühlung? Ja, im Sinne von, es ist in derlei Hinsicht nachhaltig, weil ich achte halt darauf, dass es halal ist, dass das Fleisch halal ist. Okay. Und das ist die einzige für mich ersichtbare Möglichkeit, halal und gleichzeitig Bio zu kaufen. Wenn es das hier irgendwo geben würde, würde ich es sofort machen, aber es geht nicht anders. Aber das Kohle dabei ist auch, das hat natürlich seine Bio-Siegel und alles hin und her bekommen. Und ich habe mit dem Team auch telefoniert und auch mal geschrieben damals, bevor ich da angefangen habe. Der hat mir das nochmal alles genau erklärt. Der achtet nämlich darauf, dass er, dass die Transportwege so gering gehalten werden, dass die Tiere nicht gestresst werden. Ja, ja. Und er produziert auch nicht in Massen, sondern wenn es ausverkauft, er zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie seine Schlachtzahl ist, aber er sagt zum Beispiel, ich schlachte pro Woche 2 Kühe. Und nicht mehr. Und wenn das Ding ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Dann musst du halt warten. Ja. Er liefert auch nicht regelmäßig, sondern er macht das immer so, wie sagt man, in gewissen Takten. Momentan hat er das, glaube ich, jede Woche. Teilweise hatte er das aber auch nur einmal im Monat. Ja. Deswegen denke ich und hoffe ich, dass es nachhaltiger ist als das Tönnies-Fleisch von Aldi. Ja, das auf jeden Fall. Also, ja. Und das Tönnies-Fleisch vom Aldi, ne, was hier in den Aldi kommt, wird erstmal transportiert nach irgendwo in Ruhrpott, wo es gelagert wird, und dann geht es wieder zurück nach Bielefeld, Herford, obwohl es eigentlich vorher in Gütersloh war. Oder Kreis Gütersloh, man weiß es nicht. Ist auch egal. Wir haben jetzt sehr viel über Ursachen geredet, viel kritischen Blick auf die Sache. Wollen wir vielleicht nochmal ein paar Tipps heute mitgeben? Was könnte man machen, um nachhaltiger zu leben? Weil ich glaube, ich glaube bei dem Thema, dadurch, dass es sehr breit gefächert ist, Tierethik könnten wir aufmachen, könnte man auch lange philosophisch drüber reden. Wir schneiden alles jetzt nur kurz an. Ne? Ich habe zum Beispiel heute auch so ganz kurz drüber nachgedacht, soll ich das mit reinbringen, zum Beispiel speziell mit Tierethik, können Tiere Schmerzen empfinden? Hm. Und dann hatte ich diesen Gedanken, um jetzt einen kleinen Exkurs zu machen, alles jetzt mal rein logisch betrachtet, alles, was du nicht widerlegen kannst, ist quasi, wahr. Könnte wahr sein. Nee, also es ist nicht ausgeschlossen. Ja, aber du kannst ja auch nicht widerlegen, dass es Gott gibt, weil kannst es aber... Wissenschaftlich, aus wissenschaftlicher Basis ist die These... Aber gehen wir jetzt mal im Allgemeinen. Also wir beide sind ja davon überzeugt, dass es einen Gott gibt. Aber jetzt mal so fernab von jeglicher spiritueller Logik vielleicht. Gehen wir mal von der allgemeinen Logik aus. Alles, was du nicht widerlegen kannst, wenn etwas nicht ist, kannst du ja, dann gibt es das. Ja. Ne? So, und genauso ist es ja auch zum Beispiel mit in der Tierethik, um das jetzt nicht weiter auszurollen. Also es gibt einige Philosophen, die sagen, ja, Tiere haben ja keine Gefühle, deswegen ist es nicht schlimm, wenn sie geschlachtet werden und unter den und den Bedingungen leben. Das gibt es auch, also diese Tierethik liegt ja einer, ich glaube schon ewig zugrunde, Rousseau oder so. Ich will jetzt auch nichts Falsches droppen. Aber man kann es nicht widerlegen, dass die Tiere das fühlen. Es gibt ja Philosophen, die sagen so, ja, also Schmerz ist bei den Tieren nur eine Reaktion des Körpers, aber nicht des Geistes. So, aber das wissen wir ja nicht. Wir können ja nicht belegen, dass es so ist. Also kann es auch sein, dass sie wirklich empfindsame Wesen sind, so wie wir. So, und deswegen, dieser Gedanke jetzt, ich roll's gerade voll aus, deswegen kann man ja auch überlegen, soll ich jetzt wirklich Fleisch essen? Weil für dich ist jemand gestorben, für dich hat jemand gelitten. Also ich bin der absoluten Meinung, dass Tiere auf jeden Fall Gefühle haben und Schmerz empfinden können. Und ich bin, kleiner Tipp an nochmal die Zuhörer, wer sich da nicht sicher ist, sollte einfach mal ein bisschen YouTuben und gucken, Massentierhaltung, Milchproduktion und so weiter und so fort. Also es gibt auch sehr viele Videos, wo du sehen kannst, dass die Kühe wissen, dass es auf die Schlachtbank geht. Dass die Kühe weinen und nach ihrem Kind rufen. Und genauso andersrum auch, dass das Kalb nach der Mutter ruft quasi. Ja. Weil es ist ja krass, die Kühe werden ja befruchtet, damit sie Milch erzeugen können. Ja. Und sobald das Kalb geboren ist, wird das Kalb sofort von der Mutter getrennt. Ja. Ja. Ne? Und ich glaube, es herrscht auf jeden Fall, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, es herrscht eine Barmherzigkeit über die ganze Welt, für alle Lebewesen und auch Nicht-Lebewesen, die einfach existiert. Ob Tiere jetzt einen Geist haben oder nicht, oder inwiefern das jetzt als Gefühl genannt werden kann, oder ob das nur eine Reaktion ist, genauso kannst du dir die Frage stellen, ob auch ein Mensch, ob die Gefühle eines Menschen nicht nur eine Reaktion ist, die einfach nur komplexer ist als die der Tiere. Vielleicht haben wir einfach nur komplexe Triebe. Ne? Ja, genau. Zum Beispiel, es gibt ja auch Tiere, Hunde sind Rudeltiere. Mhm. Ja? So, und denen ist ja auch bewusst, wenn jemand im Rudel stirbt, verloren geht oder sonst was. Genauso ist es vielleicht auch bei Elefanten oder so, die sind Herdentiere. Und wir, ne, weißt du, was ich meine, ohne das jetzt aufzurollen, aber ich glaube schon, dass so ein Stück weit für sowas ein Bewusstsein da ist. Egal, ob es jetzt natürlich bedingt ist oder nicht. Vielleicht sind wir einfach nur, vielleicht haben wir eine andere Natur, die komplexer ist, aber sie ist eigentlich auch triebgesteuert, instinktiv. Ja. Und aber wir haben vielleicht den Vorteil, dadurch, dass wir, sag ich mal, durch Technologie, durch Geräte, die wir uns schaffen können, durch Maschinen, sind wir ja evolutionär, sag ich mal, oder generell an der Nahrungskette ganz oben. Ja. Wir sind quasi die Macht haben, aber dadurch haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, etwas zu überdenken. Und auf den Punkt könnten wir jetzt mal eingehen und ein paar Tipps mitgeben. Ich hoffe, alle konnten uns bis hierhin jetzt erstmal folgen. Konnten sie ganz bestimmt. Also ich bin davon überzeugt, dass der Mensch das Einzige oder das Wesen ist, was sich Gedanken machen kann. Ja. Komplexe Gedanken. Und das wäre mein erster Tipp. Macht euch mal Gedanken über eure Lebensart, über euren Konsum. Schreibt euch das mal auf. Ja. Wir wollen, also meine Frau und ich wollen uns demnächst eine Liste anlegen, wo wir wirklich aufschreiben, wie oft wir pro Woche Fleisch essen, dass wir erstmal so einen Ist-Zustand haben. Und dann gucken, wo wollen wir eigentlich hin, dass man wirklich bewusster konsumiert. Ja. Sowohl bewusster für sich als auch bewusster für die Umwelt. Also ich glaube, also ich spreche jetzt mal von mir und meiner Frau, wir sind auf jeden Fall weit davon entfernt, nachhaltig zu leben, aber wir sind auf dem Weg dahin. Also wir bemühen uns. Und ich glaube, dieses sich bemühen ist schon sehr, sehr, sehr viel wert und ein wichtiger Schritt. Ich habe, glaube ich, auch den Eindruck, dass das so ein Stück weit vielleicht Konsum, also es hat ja viel mit Konsum zu tun, dass Konsum auch viel mit Angst zu tun hat. Und zwar nehmen wir jetzt, oder generell was mit gesellschaftlichem Druck. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal jetzt diese ganze Corona-Geschichte mit diesen Hamsterkäufen. So, du siehst, oh, da kauft jetzt einer 5 Päckchen Nudeln. In den Medien berichten alle darüber. Jetzt musst du in den Supermarkt gehen und kaufst ja auch 5 Päckchen Nudeln. Obwohl du diese 5 Päckchen Nudeln gar nicht brauchst. Ich habe zum Beispiel auch noch einen Sack Reis, irgend so einen 5 Kilo Reissack in der Küche, in der Schublade liegen. Das wird mir übrigens, bei mir wäre das in einer Woche schon weg. Ich esse so viel und so gerne Reis. Darf ich dir den Sack mitgeben? Was der ist noch komplett Reis? Zu. Keine Ahnung. Was Marti? Also ich esse eigentlich am liebsten nur türkischen Reis, ich glaube nicht, weiß. Ich habe den hier im Dings da. Im türkischen Reis. Mit so einer Blume oben drauf? Das kann sein. Durchsichtige Tüte? Ja, kannst du dir gleich angucken. Wenn du den nicht brauchst, nehme ich mit. Nee, aber ja, also ich wollte ganz genau heute. Voll nachhaltig. Ja. Ich esse es nicht und gehe weiter. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Wenn ich was habe, was ich nicht benutze, bevor es schlecht wird, Foodsharing gibt es ja auch ganz oft, so viele Konzepte. Mittlerweile auch beim Lidl. Ja, es gibt so eine Box, da kannst du das spenden. Voll geil. Ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das hat auch viel mit Steuerung zu tun durch die Gesellschaft. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, egal was jetzt, hauptsächlich geht es ja bei Nachhaltigkeit um unser Konsumverhalten und Anspruchnahme von Dienstleistungen. Und ich glaube, vieles kann man auch einfach selber steuern, wenn man es einfach mal überdenkt. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, mal zu sagen, so, ey, ich muss jetzt nicht 5-mal die Woche Fleisch essen, sondern nur einmal. Das wäre schon ein guter Anfang. Ne, aber dafür dann gutes Fleisch. Ja. Ne, und dann sparst du dir natürlich auch die Kohle für das ganze Billigfleisch. Ne? Also ich glaube, das ist, oder einfach erstmal anfangen zu reflektieren. Man kann, glaube ich, auch nicht alles ändern. Also ich bin ganz ehrlich, ich könnte niemals sagen, ich esse nie wieder Fleisch. Dafür gehe ich zu gerne Döner essen, aber ich kann mich informieren, welcher Dönerladen macht oder versucht wenigstens nachhaltig Fleisch. Das ist eine Marktlücke, ne? Hat meine Frau letztens auch schon gesagt, es gibt keinen Bio-Döner. Ich habe heute was übelst Krasses gehört. Grüße gehen raus an der Stelle. Jemand hat mir erzählt, dass es Döner gibt, der vegan ist. Hier bei uns in Town. Ich sag jetzt nicht wo, okay. Aber es heißt irgendwie, ich sag auch nicht den Namen, weil wenn man es googelt, aber bei uns gibt es veganen Döner, wo das ist irgend so ein Fleischersatz aus pflanzlichen Mitteln, okay, auch irgendwie nachhaltig gemacht mit Bio und tralala. Und das soll fast genauso schmecken wie ein normaler Döner. Das lass uns mal ausprobieren. Alter, und wenn das dann noch in Dürüm ist mit geiler Soße und so, Also es gibt schon länger, gibt es auf jeden Fall Gemüse. Ja. Da frittieren die so Gemüse und so und hauen das rein. Ja, aber schmeckt auch sehr gut. Also, ne, auf jeden Fall. Aber wenn das so ein Fleischersatz ist, ja. Interessant finde ich auch, dass vegane Sachen, veganes Fleischersatz, was wir teilweise auch schon mal, also wir zu Hause kaufen. Man merkt es manchmal nicht. Erstens, man merkt es nicht, aber was ich mega krass traurig finde, das habe ich letztens gesehen, es ist in der Produktion viel günstiger, wird aber für teurer verballert. Ja. Das ist krass, Das ist einfach nur Verarsche, Alter. Aber meine Eltern zum Beispiel, ich weiß noch, wir haben irgendwann mal so gesagt, ja, wir haben irgendwelche Cupcakes gemacht. Meine Eltern waren zu Besuch und in diesen Cupcakes war halt diese Creme aus Sojajoghurt. Und dann haben die gesagt, oh, Soja, alles genmanipuliert, bla bla bla, ne? Und dann richtig geil, meine Verlobte hat erstmal so gekontert, ja, das Fleisch, das ihr isst, kommt aus der Massentierhaltung und die Tiere werden mit Soja gemästet. Ja, so. So, ne? Die kriegen Futtermittel aus Soja. Im Grunde genommen, wenn das nicht nachhaltig oder gesund angebaut wurde, das Soja, trifft es uns spätestens über den Fleischkonsum, ne? Ja, also vielleicht auch, um nochmal zum Abschluss zu kommen. Ich habe noch einen Tipp, vielleicht zum Ende. Mhm. Und zwar, sag erstmal, was du zum Abschluss sagen willst. Nee, mach deinen Tipp. Dann droppe ich meinen Tipp. Machen wir den ganz ehrlichen Moment. Es gibt eine, das ist noch nicht mein ganz ehrlicher Moment. Nein, das ich sage, mach deinen Tipp und dann machen wir gleich den ganz ehrlichen Moment. Im App Store, Apple und im Play Store, eine App namens CodeCheck. Also Code, so wie der Passcode oder PIN-Code und dann Check wie checken. Die App wird zusammengeschrieben, CodeCheck. Und bei CodeCheck kannst du im Geschäft zum Beispiel über einen QR-Scanner, über die Kamera. Hattest du die schon? Oder habe ich dir das so mal gesagt? CodeCheck-Apps und so, ne, sind für. Ach, ihr müsst das ja wissen. Für Muslime. Also, Entschuldigung, dass ich das sage. Lebensüberwicht. Bevor du irgendwelche Gummibärchen mit Salal kaufst oder so. Ey, aber das ist auch geil. Ich war heute in einem türkischen Supermarkt, weil ich dachte so, wenn Hassan zu Besuch kommt, kaufe ich so ein bisschen türkische Schokolade. Ich habe noch Uludağ und Ayran, aber er will ja nicht. Ich fühle mich geschmeichelt. Aber Ayran musst du einen Becher nicht trinken. Ja, ich bin ja noch hier. Wir sind ja noch hier und wir sind noch nicht fertig. Danke übrigens nochmal an dich. Aber es gibt in diesem Supermarkt, gibt es Halal-Gummibärchen. Also von Haribo gibt es Halal. Es ist nur schweineteuer, aber die machen da irgend so einen Ersatz rein aus Honig, irgendwas. I know. Ja. Ich sage ja so, wir sind auch, wir Muslime sind übrigens momentan mega dankbar an alle, an alle Veganer und Vegetarier und an dieses Label, weil wir jetzt dadurch auch mal gerne Weingummis kaufen können, wo draufsteht vegan. Ne? Ja, wir müssen nur noch darauf aufpassen, dass kein Alkohol drin ist, aber das ist so für uns einfach Paradies. Ja. Wir haben letztens jemanden kennengelernt, die ist konvertiert zum Islam und sie ist Veganerin. Und der habe ich erstmal gedacht, ey, erstmal Dankeschön dafür, dass du Veganerin bist und dafür gesorgt hast durch deine Lebensart und Weise, also unabhängig davon, dass jetzt Muslim geworden ist, dass es dieses Label gibt, vegan oder vegetarisch. Das ist für uns so einfach Himmel. So. Ja, du kannst so locker weg Dinge kaufen, wenn er vegetarisch oder vegan ist. Aber es geht ja nicht nur um die Inhaltsstoffe, ob Gelatine oder sonst was drin ist, sondern bei CodeCheck steht auch ganz oft drin, ob es nachhaltig produziert ist. Bei Duschgel zeigt es dir sogar an, ob irgendwelche Stoffe drin sind, die für deine Haut schädigen. Genau, Mikroplastik. Oder sogar Stoffe, die irgendwelche allergischen Reaktionen auslösen können oder Krankheiten auf lange Dauer. Zum Beispiel Impotenz oder so oder Hautkrebs und keine Ahnung was. Ja, ist alles wichtig. Also das zeigt sehr viel an. Und das zeigt dir dann auch an, ob ein Artikel grün ist. Also wenn er grün ist, ist er unbedenklich. Bei Gelb gibt es dann Inhaltsstoffe, die nicht so gut sind. Und bei Rot ist dann Game Over. Das ist halt nicht nachhaltig und kann auch schädlich sein. So ein Ampelsystem. Genau. Heute haben wir einen App-Tipp statt einen Buch-Tipp. Ja, ein App-Tipp. Check, Code-Check. Und wenn ihr mal einkaufen geht, einfach mal ein bisschen die Preisschilder mit dem Scanner abscannen. Und wenn der Artikel dann schon in der App drin ist, dann kriegt ihr alle Bestandteile aufgelistet und ob es schädlich ist oder gesund oder ungesund oder was auch immer. Du meinst Code den Check. Strichcode scannen, nicht das Preisschild. Ja, ist ja, ja aber diesen Barcode. Ich habe vorhin noch QR-Code gesagt, aber es ist der Barcode. Genau. Ganz ehrlich Moment. Was war heute dein ganz ehrlich Moment? Ja, mein ganz ehrlich Moment ist, wenn uns etwas trifft, dann geht es wohl doch. Dann können wir doch Berge bewegen, ja. Wenn es uns trifft. Ne? Und wir stecken noch in den Kinderschuhen, deswegen sollten wir gute Dinge sein, dass wir noch die Kurve kratzen können. Also, dass wir noch die Kurve kriegen, alles zum Guten zu wenden. Ja. Und die Technologien, wie zum Beispiel den Code-Check, nutzen, um nachhaltig und bewusster zu leben. Ja. Mein ganz ehrlicher Moment ist, und da will ich erstmal mit einem Beispiel kommen, ist, was du auch schon gesagt hast, aber ich möchte gerne ein Beispiel dazu heranziehen. Zum Beispiel jetzt, bevor Corona losging. Eine Woche vorher haben die in den Medien noch, ich weiß noch, Mitte Februar, Ende Februar, wurde noch gesagt so, ja, und Deutschland hat ein 17% plus gemacht an Einnahmen beim Waffenexport. Ja? Und ein Großteil unserer Waffen geht nach Saudi-Arabien und von dort aus in Syrien, Irak, Afghanistan und wo immer, ne, wo dann halt ein bisschen die Post abgeht gegen die westliche Welt, beziehungsweise oder generell da ist auch egal, wie, wer. Dazu will ich auch keine politische Stellungnahme nehmen, obwohl ich da sowieso free for all bin. Aber oder Peace for All. Aber trotzdem, es wurde darüber geredet. Und es ist klar, dass mit diesen Waffen, die produziert werden, Menschen sterben. Und trotzdem wird noch das so gefeiert, so nach Motto, oder was heißt gefeiert, aber es wird so gesagt, oh, hier, Deutschland hat ein Standbein, wirtschaftlich, boah, voll geil. Und dann kommt Corona und dann siehst du, wegen eines lächerlich ist es nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt war uns das allen nicht so bewusst, was da auf uns zukommt. Und wegen eines Viruses konnten die alles stilllegen. Alles. Die haben einmal komplett auf die Wirtschaft geschissen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal für die Menschen, zu sagen, ey, es ist auch mal Zeit für eine Umkehr. So Wirtschaft und Geld ist nicht immer wichtig. Und man muss auch ganz klar sagen, es ist auch nachhaltig, auch mal was kaputt gehen zu lassen. Zum Beispiel diese ganze Tönnies-Geschichte. Ich muss nicht mehr billig Fleisch kaufen. Ich bediene sowas nicht. Und wenn die kaputt gehen, dann kommt vielleicht jemand anderes und macht es besser. Und der macht es dann auch nachhaltig für uns alle. So, ich glaube, das ist alles ein Kreislauf. Und wenn die Nachfrage da ist, wird auch wieder ein Angebot stattfinden. Und genauso ist es auch mit nachhaltigen Lebensmitteln. Wenn wir anfangen, das nachzufragen, wird es auch Leute geben, die es produzieren. So sieht's aus. Vegan, ganz einfach. Vegane Produkte. Deswegen, fangt einfach mal an mit sowas. Probiert es mal aus und wenn die Nachfrage da ist und wenn jeder einmal so umdenkt, selbst wenn es nur mal für 2 Tage in der Woche ist, dann ist der Bedarf aber da und dann wird es auch Leute geben, die diesen Bedarf mit einem Angebot decken werden. Denkt euch auch niemals, was kann ich als einzelne Person schon verändern? Denn was kann ich schon als einzelne Person verändern, sagte die halbe Menschheit. Ja. Ja. Und ganz ehrlich, ihr könnt ja auch uns in die Kommentare schreiben auf Instagram zu jedem Thema eure Meinung und damit könnt ihr auch Leute, die das dann lesen, auch inspirieren oder euch einfach in einem anderen Kontext im sozialen Netzwerk zusammentun, das ist ja auch egal. Und so entsteht sowas vielleicht wie Fridays for Future, ne? Und solche Sachen. Oder ganz ehrlich for Future. Ganz ehrlich for Future, seid ein Teil der Bewegung. Nächste Woche gibt's die T-Shirts. Na, glaube ich nicht. Nee, so schnell. Aber schön okay. Wär's. Ihr Lieben, ich würde euch jetzt gerne verabschieden mit der grünen Folge heute, ganz ehrlich, for Future. Ja. Folgt uns auf Insta, schreibt uns eine E-Mail, wie heißen wir da nochmal, Guido? Du darfst die Werbung machen. Unsere E-Mail-Adresse heißt ganzehrlich.podcast@gmail.com. Und auf Instagram. Heißen wir ganzehrlich.podcast. Genau, ja. Folgt uns, wir freuen uns auf euch, schön, dass ihr zugehört habt. Die Frage ist aber, ist diese Folge nachhaltig? Sie geht ins Internet? Wäre es nicht viel besser, wenn wir vielleicht eine Live-Sendung auf dem Rathausplatz machen und die Leute können uns live zuhören? Ich glaube, ja. Nein. Das lasse ich jetzt unkommentiert. Aber das ist eine sehr nachhaltige Geschichte hier. Wir produzieren hier auch mit einem Mikrofon, das schon 1000 Mal benutzt wurde. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Haut rein, bleibt grün. Ciao, ciao. Ciao. Ganz ehrlich for Future.